Fock. Ja, guten Tag, Herr Meurer. Wie groß ist denn Ihrem Eindruck nach das Unbehagen oder die Kritik in der CDU und in der Union an der Parteivorsitzenden Angela Merkel? Das Unbehagen ist sehr groß, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen geht es vielen CDU-Politikern gegen den Strich, dass die Große Koalition von Grundprinzipien der CDU abgewichen ist in der Vergangenheit und sozusagen der schlimmste Sündenfall wäre jetzt eine Rettung von Opel mit Steuergeldern. Zum anderen muss man davon ausgehen, dass wenn die Union so schlecht abschneiden sollte, wie die Umfragen jetzt anzeigen, dann würden etwa 30 Abgeordnete ihr Mandat verlieren. Da niemand so genau weiß, wer das sein wird, sind mindestens 60, 70 Abgeordnete in Existenzängsten, in politischen Existenzängsten. Und das alles führt natürlich zu einem großen Bruch. Was wirft man denn genau Angela Merkel vor, was sie anders machen soll? Man wirft Angela Merkel vor, dass sie einerseits bisher schon zu viele Kompromisse mit der SPD eingegangen ist. Und zum anderen wirft man ihr vor, dass das Profil der CDU eigentlich etwas verwaschen geworden ist. Das hat etwas zu tun auch damit, dass die CDU nicht richtig aufgestellt ist. Man kann eine Kanzlerin in der Großen Koalition natürlich nicht von morgens bis abends die oberste Wahlkämpferin spielen, aber der Generalsekretär der CDU, Roland Pofalla, der müsste eigentlich permanent von morgens bis abends sagen, diese Kanzlerin macht das Beste, was mit diesen Sozialdemokraten zu tun ist, aber eigentlich könnten wir das noch viel besser ohne Sozialdemokraten. Aber Pofalla kann ja nicht den Kurs der Kanzlerin konterkarieren. Nein, aber er müsste schon der Partei erklären und der Öffentlichkeit erklären, so ist das die Argumentation der unzufriedenen Abgeordneten, er müsste schon erklären, warum die Kanzlerin teilweise Dinge machen muss, die nicht der CDU-Linie entsprechen und sozusagen die Schuldzuweisung an die SPD vornehmen. Nehmen wir das Beispiel Bank, HRE. Dieser berühmte Satz jetzt, dass notfalls enteignet werden kann. Kann es da sozusagen zwei Meinungen geben an der Spitze der CDU? Ja, im Prinzip wollen wir es nicht, aber es geht nicht anders. Nein, also da muss ich sagen, das ist ja von Anfang an völlig falsch gelaufen. Wenn man gesagt hätte, man macht eine Kapitalerhöhung. Es gibt, glaube ich, 230 oder 260 Millionen Aktien bei HRE. Die kosten seit 1 Euro. Man hätte also mit relativ wenig Geld sich eine deutliche Mehrheit des Bundes an HRE sichern können, ohne mit dem Schreckenswort Enteignung überhaupt operieren zu müssen. Da hat sich, glaube ich, die Kanzlerin von dem Finanzminister Steinbrück auf Glatteis führen lassen. Fehlen der Kanzlerin die Überzeugungen? Also ich war ja Sie haben das Buch ja erwähnt, vor 4 Jahren sehr angetan von der Kanzlerin, von ihrer ordnungspolitischen Stringenz. Aber da hat sie sehr vieles auf dem Altar der Koalition geopfert. Und ich glaube, die Strategie im Kanzleramt heißt, wir wollen Kanzler bleiben, egal in welcher Konstellation. Und es gibt klare Anzeichen, dass man versucht, eher bei der SPD Stimmen zu gewinnen, als die Kernwählerschaft zu stabilisieren. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass ein Teil der Stammwähler der Union, wenn es so bleibt, wie es ist, zwar nicht zur SPD überlaufen, aber zu Hause bleiben. Und dann könnte der Union doch die 3-4 Punkte fehlen, die sie bräuchte für eine Koalition mit der FDP. Es geht um den marktwirtschaftlichen Kurs, Herr Müller-Fock, aber es geht auch um die Werte der CDU. Ist die Kanzlerin bei den Konservativen in der Union unten durch? Ja, ich glaube, sie ist ziemlich angeschlagen bei den Konservativen. Das sind die zwei Dinge. Einmal diese Stellungnahme zum Papst. Das sagen viele. Auch wenn sie in der Sache recht hat, so geht man mit dem Heiligen Vater nicht um, dass man den öffentlich am Rande einer Pressekonferenz abwatscht wie irgendeinen mittleren Kirchenfunktionär. Das Zweite ist natürlich der Ärger im Fall Steinbach, auch wenn nicht alle mit den allen Positionen von Frau Steinbach übereinstimmen in der Frage des Zentrums gegen Vertreibung. Dass die Kanzlerin es hinnimmt, dass die polnischen Nationalisten diktieren, wer als Vertreter der Vertriebenen in Deutschland in welches Gremium kommt, das verärgert viele Leute in der Union und enttäuscht sie sehr von der Kanzlerin. Also die Kanzlerin hätte sich da früher vor Erika Steinbach stellen sollen. Nimmt man jetzt an, bei den Konservativen, dass sie im Hintergrund Frau Steinbach aufgefordert hat, zu verzichten? Also die Signale aus dem Kanzleramt waren ja so, dass man alle Last der Entscheidung auf die Schultern von Frau Steinbach gelegt hat. Und dann war die Frage, wenn sie nicht verzichtet, kommt es nicht zu einer Besetzung des Stiftungsrats und wird das Zentrum aufs Eis gelegt bis nach der Wahl, sodass Frau Steinbach eigentlich gar keine andere Möglichkeit hatte, als da nachzugeben. Wenn am Wahltag, 27. September, Herr Müller-Fock, es keine Mehrheit für Schwarz-Gelb gibt, für Union plus FDP, weil die CDU von den Zahlen her zu schwach ist, könnte Angela Merkel dann aus den eigenen Reihen gestürzt werden? Die CDU ist mit gescheiterten Kanzlerkandidaten oder Kanzlern, die ihre Wahlen verloren haben, noch nie sehr gnädig umgegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Angela Merkel, wenn sie sozusagen abgewählt würde, wenn es zu einer anderen Konstellation käme nach der Wahl, dass sie dann den nächsten Parteitag überleben würde. Wer käme dann? Aus heutiger Sicht Christian Wulff. Das war Hugo Müller-Fock, Publizist, zur wachsenden Kritik und zum wachsenden Unbehagen, das er verspürt in den Reihen der Union über die Parteivorsitzende Angela Merkel. Herr Müller-Fock, herzlichen Dank und auf Wiederhören. Ja, danke Ihnen.